Kapitel 2 Der Pakt. Eines Mittags geht Faust aus der Stadt hinaus. An einer Wegkreuzung bleibt er stehen. 5 Straßen treffen hier zusammen. Das ist der richtige Platz, denkt er. Hier will ich es versuchen. In der Nähe gibt es einen Wald. Dort geht Faust jetzt hin und legt sich unter die Büsche. Erst als es dunkel geworden ist und kein Mensch mehr zu sehen ist, steht er auf und geht zu der Wegkreuzung zurück. Der Mond scheint. Faust zeichnet einen Kreis in den Sand. Dann noch 2 kleinere Kreise daneben. Er stellt sich in den großen Kreis und spricht langsam die Worte. Babel, Babel, Belzebub, ich warte hier, komm, sei so gut. Dann sagt er es ein zweites Mal. Beim dritten Mal spricht er sehr langsam. Nichts. Faust wartet. Er sieht in die Dunkelheit. Soll er nach Hause gehen? Da! Woher kommt der heiße Wind? Plötzlich fliegt ein Feuerkreis auf ihn zu. Jetzt bekommt er doch Angst. Soll er weglaufen? Das, hat er gelesen, ist der sichere Tod. Ich muss stehen bleiben. Faust steht in seinem Kreis. Um ihn herum Feuer. Er kann nicht sehen. Dann wird es wieder dunkel. Eine Kutsche kommt sehr schnell angefahren. Wer sitzt auf der Kutsche? Faust kann ihn nicht sehen. Oder doch? 2 rote Augen im Dunkeln. Was willst du von mir, Johann Faust? Fragt da jemand sehr laut. Faust antwortet nicht sofort. Seine Angst ist zu groß. Nun, Faust, ich habe nicht viel Zeit, viel zu tun, verstehst du? Faust hört ein lautes, dunkles Lachen. Ich will deine Hilfe, sagt Faust endlich. Will Glück und Geld, Macht und Kraft. Ach, na gut, dann geh mal nach Hause und warte dort auf mich. Morgen komme ich dich besuchen. Faust sieht der Kutsche nach. Dann geht er nach Hause. Er muss lange warten. Den ganzen Morgen sitzt Faust in seiner Stube. Zur Mittagszeit hört er etwas. Ist da jemand? Dort, hinter dem Ofen, ein schwarzer Kopf mit roten Augen. Hier bin ich, Faust, hört er ihn sagen. Was machst du denn hinter dem Ofen? Fragt Faust. Komm doch zu mir an den Tisch. Nein, nein, antwortet der andere. Hier ist es besser. Aber Faust will, dass er näher kommt. Da kommt er. Mehr als 2 Meter ist er groß und hat lange, schwarze Haare am ganzen Körper, wie ein Hund. Aus seinen Feueraugen sieht er Faust an. Schon gut, schon gut. Geh ruhig wieder hinter den Ofen, sagt Faust jetzt. Also Faust, die Sache ist schnell erklärt. 24 Jahre lang will ich alles tun, was du willst. Essen und Kleidung, Frauen und Geld. Alles kannst du von mir bekommen. Doch musst du 5 Regeln beachten. Und nach den 24 Jahren bist du mein. Alles willst du für mich tun? Wirklich alles? Fragt Faust. Sag ich doch. Und was sind die 5 Regeln? Erstens, du darfst nicht auf Gott und die Engel hören. Zweitens, du darfst nicht in die Kirche gehen und keine Predigt anhören. Drittens, du darfst niemals heiraten. Kein Problem, sagt Faust. Nun mal langsam. Viertens, tu nie, was der Pastor sagt. Fünftens, du darfst nicht der Freund der Menschen sein und musst gegen alle sein, die Gutes tun, Gottes Wort folgen oder schlecht von dir oder von mir sprechen. Gut, sagt Faust. Das kann ich akzeptieren. Dann schreib das alles auf. Von deiner Hand mit deinem Blut. Ich komme den Pakt dann holen. Aber... Aber? Zieh dir doch bitte etwas an, wenn du zu mir kommst. So, wie du bist, will ich dich lieber nicht mehr sehen. Kein Problem, Faust. Du wirst mich auch nicht mehr oft treffen, denn ich bin der Herr der Finsternis und der ganzen Welt und habe anderes zu tun, als einem kleinen Menschen wie dir zu dienen. Heute Abend noch kommt in meinem Namen ein Geist zu dir, der dir dienen soll. Faust ist plötzlich allein im Zimmer. Er denkt einen Moment nach. Soll ich oder soll ich nicht? Nun, ganz sicher tut dieser Diener des Teufels nicht alles, was ich will. Und dann kann ich immer noch sagen, er hat sich nicht an den Pakt gehalten und ich bin wieder frei. Oder nicht? Himmel hin, Himmel her! Ich will leben und Spaß haben. Wer weiß schon, ob es ein Leben nach dem Tod gibt? Faust nimmt ein Messer und schneidet sich eine Ader auf. Das Blut lässt er in ein kleines Glas laufen. Damit schreibt er dann: Ich, Johannes Faust, Doktor der Medizin, bekenne hiermit, bei klarem Verstand, dass Gott mir nicht gegeben hat, was ich wollte, und ich die Hilfe des Gottes der Erde, den alle den Teufel nennen, annehme. Er soll alles für mich tun, was ich wünsche. Wenn er das tut, will ich sein sein mit meinem Körper, den ich von Gott durch meine Eltern bekommen habe, mit meinem Geist und meiner Seele. Ich will nie wieder in die Kirche gehen, keine Predigten anhören und niemals tun, was der Priester sagt. Ich werde niemals heiraten und alle Menschen hassen, die Gutes tun. Was Gott und die Engel sagen, geht mich nichts mehr an. Ich will es nicht mehr hören. Wer Schlechtes über mich sagt, den will ich strafen. 24 Jahre lang soll der Herr der Finsternis mir dienen. Dann kann er mit mir, mit meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele machen, was er will. Gott selbst wird dagegen nichts mehr tun können. Dies habe ich mit meinem eigenen Blut von eigener Hand geschrieben. Faustus Doktor. Wenig später steht ein Mann in Fausts Stube. Ein grauhaariger Mönch. Er nimmt das Blatt, auf dem Faust den Pakt geschrieben hat. Dann sagt er: Gut, Faust, deine Seele ist in 24 Jahren mein. Bis dahin sollst du einen Diener haben, der jeden deiner Wünsche erfüllt. Er wird so aussehen wie ich jetzt. Und nun, Faust, lebe wohl. Wir sehen uns wieder. Dann ist Faust wieder allein. Am Abend, Faust hat gerade gegessen und sitzt an seinem Schreibtisch, klopft es leise an die Zimmertür. Wer kann das sein? Die Haustür ist doch geschlossen. Ach so, der Diener. Vor der Tür steht ein grauhaariger Mönch. Faust bittet ihn herein. Du bist also mein Diener, sagt er zu ihm. Der Mönch sieht ihn traurig an. Ich muss, Faust. Sonst mache ich nicht solche Helferarbeit. Aber es sind ja nur 24 Jahre. Am Ende wird es für mich eine kurze Zeit gewesen sein und für dich nur der Anfang einer schrecklichen, unendlichen Zeit. So will ich jetzt alles tun, was du willst. Was du auch wünschst, du sollst es bekommen. Und du sollst auch keine Angst vor mir haben. Ich bin ja kein hässlicher Teufel, sondern ein Spiritus familiaris, der gern bei den Menschen wohnt. So willst du also im Namen deines Herrn Luzifer mir immer zu Diensten sein? Das will ich tun. Du kannst mich jederzeit rufen. Ich heiße Mephistopheles. Gut, sagt Faust. Im Moment brauche ich dich nicht. Und schon ist Mephistopheles nicht mehr zu sehen.